Sechstens, die Suche nach den Ursachen. Unsere Neigungen haben stets eine erstaunliche Begabung, sich als Weltanschauung zu maskieren. Hermann Hesse. Vielleicht steht mancher unseren bisherigen Überlegungen noch etwas verständnislos gegenüber, denn unsere Betrachtungen scheinen schwer vereinbar zu sein mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Ursachen der verschiedensten Symptome. Zwar ist man meistens bereit, einigen Symptombildern eine ausschließliche oder teilweise Verursachung durch psychische Prozesse zuzugestehen, aber was ist mit dem überwiegenden Rest der Krankheiten, deren körperliche Ursachen eindeutig nachgewiesen sind? Wir stoßen hiermit auf ein grundsätzliches Problem unserer Denkgewohnheiten. Es ist für den Menschen eine Selbstverständlichkeit geworden, alle ihm wahrnehmbaren Abläufe kausal zu interpretieren und weitreichende Kausalketten zu konstruieren, in denen Ursache und Wirkung einen eindeutigen Bezug zueinander haben. So können Sie diese Zeilen hören, weil ich sie geschrieben habe und weil der Verlag dieses Buch verlegt und weil der Buchhändler es verkauft hat und so weiter. Das kausale Denkkonzept erscheint so einleuchtend und sogar zwingend, dass die Mehrzahl der Menschen es für eine notwendige Voraussetzung menschlicher Erkenntnisfähigkeit betrachtet. So forscht man allerorten nach den verschiedensten Ursachen für die unterschiedlichsten Manifestationen und erhofft sich davon nicht nur mehr Klarheit über die Zusammenhänge, sondern auch die Möglichkeit, in die Kausalabläufe steuernd einzugreifen. Was ist der Grund für die steigenden Preise, für die Arbeitslosigkeit, die Jugendkriminalität? Welche Ursache hat ein Erdbeben oder eine bestimmte Krankheit? Fragen über Fragen. Und überall hofft man, die wahre Ursache herauszufinden. Nun ist aber die Kausalität bei weitem nicht so unproblematisch und zwingend, wie es bei oberflächlicher Betrachtung den Anschein hat. Man kann sogar sagen, und diese Stimmen mehren sich, dass der Wunsch des Menschen, die Welt kausal zu erklären, viel Verwirrung und Kontroversen in die Geschichte der menschlichen Erkenntnis gebracht und zu Konsequenzen geführt hat, die zum Teil erst heute langsam deutlich werden. Seit Aristoteles wird die Vorstellung von der Ursache in vier Kategorien aufgespalten. So unterscheidet man zwischen der Causa efficiens, der Ursache des Antriebs, der Causa materialis, das ist die Ursache, die im Material bzw. in der Stofflichkeit begründet liegt, der Causa formalis, die Ursache der Formgebung, und schließlich der Causa finalis als der Zweckursache, die aus der Zielsetzung erwächst. Aus dem klassischen Beispiel eines Hausbaues werden die vier Kategorien der Ursache schnell nachvollziehbar. So benötigt man zum Hausbauen zuerst die Absicht, ein Haus zu bauen, causa finalis. Dann einen Antrieb bzw. Energie, die sich zum Beispiel in der Investition und der Arbeitskraft zeigt, causa efficiens. Weiterhin Baupläne, causa formalis und schließlich noch Material wie Beton, Ziegel, Holz und so weiter, causa materialis. Fehlt eine dieser vier Ursachen, so wird es schwerlich zur Verwirklichung des Hauses kommen. Doch das Bedürfnis nach einer echten, ursächlichen Ursache führt immer wieder dazu, das viergliedrige Ursachenkonzept zu reduzieren. Dabei entstanden zwei Richtungen mit gegensätzlicher Auffassung. So sahen die Vertreter der einen Richtung in der Zweckursache, causa finalis, die eigentliche Ursache aller Ursachen. In unserem Beispiel wäre also die Absicht, ein Haus zu bauen, die eigentliche Voraussetzung für alle anderen Ursachen. Mit anderen Worten, die Absicht oder der Zweck stellt immer die Ursache für alle Ereignisse dar. So ist die Ursache dafür, dass ich diese Zeilen schreibe, meine Absicht, ein Buch zu veröffentlichen. Dieses finale Kausalverständnis wurde Grundlage der Geisteswissenschaften, von denen sich die Naturwissenschaften streng abgrenzten durch ihr energetisches Kausalmodell, Causa efficiens. Für die Beobachtung und Beschreibung von Naturgesetzen erwies sich die Unterstellung einer Absicht oder eines Zwecks als zu hypothetisch. Für sie war die Annahme einer Kraft oder eines Antriebs sinnvoll. So legten sich die Naturwissenschaften auf ein Kausalgesetz im Sinne eines energetischen Antriebs fest. Diese beiden unterschiedlichen Auffassungen von Kausalität trennen bis heute die Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften und machen das gegenseitige Verständnis schwer bis unmöglich. Das naturwissenschaftliche Kausalitätsdenken verfolgt die Ursache in die Vergangenheit, während das Modell der Finalität die Ursache in die Zukunft verlegt. So formuliert mag die letzte Feststellung für viele befremdlich wirken. denn wie kann die Ursache zeitlich nach der Wirkung kommen? Andererseits scheut man sich im täglichen Leben keineswegs, diesen Wirkzusammenhang zu formulieren. Ich gehe jetzt, weil mein Zug in einer Stunde fährt. Oder ich habe ein Geschenk gekauft, weil sie nächste Woche Geburtstag hat. In all diesen Formulierungen wirkt also ein zukünftiges Ereignis zeitlich zurück. Betrachten wir Geschehnisse unseres Alltags, so stellen wir fest, dass sich einige mehr für eine energetische Verursachung in der Vergangenheit und andere mehr für eine finale Verursachung aus der Zukunft eignen. So werden wir sagen, ich kaufe heute ein, weil morgen Sonntag ist, und die Vase ist heruntergefallen, weil ich sie angestoßen habe. Doch auch eine doppelte Betrachtung ist denkbar. So könnte man die Ursache des während eines Ehekrachs zerbrochenen Geschirrs entweder darin sehen, dass man es zu Boden warf, oder auch darin, dass man den anderen reizen wollte. All diese Beispiele machen deutlich, dass die beiden Kausalvorstellungen unterschiedliche Ebenen betrachten, die beide ihre Berechtigung haben. Die energetische Variante ermöglicht die Vorstellung eines mechanischen Wirkzusammenhanges und bezieht sich damit immer auf eine materielle Ebene, während die finale Kausalität mit Motivationen bzw. Absichten arbeitet, die man nicht mehr der Materie, sondern allein der Psyche zugestehen muss. So ist der dargestellte Konflikt eine spezielle Ausformung folgender Polaritäten: Causa efficiens, causa finalis. Vergangenheit, Zukunft. Materie, Geist, Körper, Psyche. An dieser Stelle wäre es jetzt von Nutzen, wenn wir all das, was wir über Polarität gesagt haben, praktisch anwenden würden. Dann könnten wir das Entweder-Oder in ein Sowohl-als-auch eintauschen und dadurch begreifen, dass sich beide Betrachtungsweisen nicht ausschließen, sondern ergänzen. Es ist erstaunlich, wie wenig man aus der Erfahrung mit der Korpuskel- und Wellenstruktur des Lichts gelernt hat. Auch hier ist es eben davon abhängig, welche Blickrichtung ich einnehme und nicht davon, was richtig oder falsch ist. Wenn aus einem Zigarettenautomaten eine Schachtel Zigaretten herausfällt, dann kann man die Ursache in dem hereingeworfenen Geldstück sehen oder auch in der Absicht, Zigaretten rauchen zu wollen. Dies ist mehr als eine Wortspielerei, denn ohne den Wunsch und die Absicht, Zigaretten zu rauchen, gäbe es keine Zigarettenautomaten. Beide Betrachtungen sind legitim und schließen sich gegenseitig keineswegs aus. Eine Betrachtung allein aber wird immer unvollkommen sein, denn das Vorhandensein sämtlicher materieller und energetischer Ursachen zwingt noch lange nicht einen Zigarettenautomaten in die Existenz, solange die Absicht dazu fehlt. Genauso wenig genügt die Absicht oder der Zweck, um etwas in Erscheinung treten zu lassen. Auch hier lebt ein Pol von seinem Gegenpol. Was beim Zigarettenautomaten noch banal wirken mag, ist beim Verständnis der Evolution bereits ein bibliothekenfüllendes Streitthema. Erschöpft sich die Ursache für das menschliche Dasein in der materiellen Kausalkette der Vergangenheit? Und ist unser So-Sein daher das zufällige Ergebnis der Entwicklungssprünge und Selektionsverfahren vom Wasserstoffatom bis zum menschlichen Großhirn? Oder braucht vielleicht diese Hälfte der Kausalität noch die Absichtlichkeit, die aus der Zukunft herwirkt und so die Evolution einem beabsichtigten Ziel entgegenlaufen lässt? Den Naturwissenschaftlern ist dieser zweite Aspekt zu viel, zu hypothetisch. Den Geisteswissenschaftlern ist der erste Aspekt zu wenig und zu arm. Doch wenn wir kleinere und damit überschaubarere Entwicklungen und Evolutionen anschauen, so werden wir immer beide Ursachenrichtungen vorfinden. Technologie allein führt noch nicht zu Flugzeugen, solange dem menschlichen Bewusstsein die fertige Idee des Fliegens fehlt. Genauso wenig ist Evolution ein Ergebnis zufälliger Entscheidungen und Entwicklungen, sondern der materielle und biologische Nachvollzug eines ewigen Musters. Die materiellen Prozesse schieben von der einen Seite, die finale Gestalt saugt von der anderen Seite, damit sich in der Mitte eine Manifestation ereignen kann. Damit sind wir beim nächsten Problem dieses Themas. Die Kausalität benötigt als Voraussetzung Linearität, auf welcher ein Vorher oder Nachher im Sinne eines Wirkzusammenhanges markiert werden kann. Linearität wiederum hat als Voraussetzung Zeit, und gerade diese existiert in Wirklichkeit nicht. Wir erinnern uns, dass Zeit in unserem Bewusstsein durch die Polarität entsteht, die uns zwingt, die Gleichzeitigkeit der Einheit in ein Nacheinander zu zerlegen. Zeit ist ein Phänomen unseres Bewusstseins, das wir nach außen projizieren. Dann glauben wir, es gäbe auch unabhängig von uns Zeit. Dazu kommt, dass wir uns den Zeitfluss immer linear und in eine Richtung laufend vorstellen. Wir glauben, dass die Zeit aus der Vergangenheit in die Zukunft fließt und übersehen dabei, dass sich in dem Punkt, den wir Gegenwart nennen, sowohl Vergangenheit als auch Zukunft treffen. Dieser anfänglich schwer vorstellbare Zusammenhang mag anschaulicher werden, wenn wir uns den Zeitablauf als gerade vorstellen, deren eines Ende in Richtung Vergangenheit läuft und deren anderes Ende Zukunft heißt, wobei wir einen bestimmten Punkt auf dieser Geraden als Gegenwart bezeichnen. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Nun wissen wir aber aus der Geometrie, dass es in Wirklichkeit keine parallelen Linien gibt, da durch die sphärische Krümmung des Raumes jede Gerade, wenn wir sie in die Unendlichkeit verlängern, sich zu einem Kreis schließt, Riemannsche Geometrie. Somit ist jede gerade Linie in Wirklichkeit ein Ausschnitt aus einem Kreisbogen. Wenn wir dieses Wissen auf unsere vorgestellte Zeitachse übertragen, dann sehen wir, dass sich die beiden Richtungen Vergangenheit und Zukunft im Kreis treffen. Das heißt, wir leben immer auf unsere Vergangenheit zu, beziehungsweise unsere Vergangenheit wurde durch unsere Zukunft bestimmt. Wenn wir auf dieses Modell unsere Kausalitätsvorstellung anwenden, wird das Problem, das wir eingangs diskutierten, schlagartig klar. Kausalität fließt genauso in beide Richtungen auf jeden Punkt zu, wie Zeit dies tut. Solche Vorstellungen mögen ungewohnt klingen, doch sind sie nicht viel schwieriger als die für uns gewohnte Tatsache, dass wir bei einem Flug um die Welt unseren Ausgangspunkt wieder erreichen, obwohl wir uns immer weiter von ihm entfernen. In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts wies der russische Esoteriker Uspensky in seiner visionär gestalteten Betrachtung der 14. Tarotkarte die Enthaltsamkeit bereits auf dieses Problem der Zeit mit folgenden Worten hin. »Der Name des Engels ist die Zeit«, sagte die Stimme. »Auf seiner Stirn ist der Kreis, das ist das Zeichen der Ewigkeit und das Zeichen des Lebens. In den Händen des Engels sind zwei Krüge, golden und silbern. Ein Krug ist die Vergangenheit, der andere die Zukunft. Der Regenbogenstrom zwischen beiden ist die Gegenwart. Du siehst, dass er in beide Richtungen fließt. Dies ist die Zeit in dem für den Menschen unverständlichen Aspekt. Die Menschen denken, dass alles unaufhörlich in eine Richtung fließt. Sie sehen nicht, wie sich alles ewig trifft, dass eine aus der Vergangenheit kommt und ein anderes aus der Zukunft. Und dass die Zeit eine Vielfalt von Kreisen ist, die in verschiedenen Richtungen sich drehen. Begreife dieses Geheimnis und lerne, die entgegengesetzten Strömungen im Regenbogenstrom der Gegenwart unterscheiden. Uspensky, ein neues Modell des Universums.